7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Raureif vor Weihnachten von Anna Ritter. Das Christkind ist durch den Wald gegangen, sein Schleier blieb an den Zweigen hangen. Da fror er fest in der Winterluft und glänzt heut Morgen wie lauter Duft. Ich gehe still durch des Christkinds Garten, im Herzen regt sich ein süß Erwarten. Ist schon die Erde so reich bedacht, was hat es mir da erst mitgebracht? Ende von Raureif vor Weihnachten von Anna Ritter. Aufgenommen von Monika M.C.